weil es dich gibt, ist jeder Tag eine Schreckensvision. Weil du es warst, schreit es nach einer Aktion. Was du ihnen nimmst, hätte niemand zu träumen gewagt. Du hast in mir das Feuer des Hasses entfacht. Dich zu schlagen, drangsalieren, mein Verlangen. Dich zu prügeln, ich will dich quälen, dich peinigen. Es weckt die Sehnsucht in mir nach Schmerzschreie von dir. Du bist die Sau, die jedes Kinderlächeln in ewige Trauer verstummt. Du bist die Sau, die das nimmt, was man Würde nennt. Du hängst vor mir und ich stoß ein Messer in deine Haut. Und jeder Schlag meiner Faust, ja, der sitzt genau. Du wirst nun spüren, was du hast ihnen zugefügt. Ich geb der Hölle seine Ausgeburt zurück. Dich zu schlagen, drangsalieren, mein Verlangen. Dich zu prügeln, ich will dich quälen, dich beunigen. Es weckt die Sehnsucht in mir nach Schmerzschreie von dir. Du bist die Sau, die jedes Kinderlächeln in ewige Trauer verstummt. Du bist die Sau, die das nimmt, was man Würde nennt. Dich zu schlagen, drangsalieren, mein Verlangen. Dich zu prügeln, ich will dich quälen, dich peinigen. Sehnsucht in mir, das Schmerzschreie von dir. Du bist die Sau, die jedes Kinderlächeln in ewige Trauer verstummt. Du bist die Sau, die das nimmt, was man Würde nennt.